Radio 3 von NDR und ORB. Kulturforum. Heute Repräsentant und Außenseiter. Eine Sendung von Hanjo Kesting zur Erinnerung an Hans Meyer, den Schriftsteller und Literaturgelehrten, der am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren in Tübingen gestorben ist. Eine Erinnerung vorweg. Im Dezember 1991 kam Hans Meyer ins Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks nach Hannover, um einen Vortrag zu halten. Sein Manuskript hatte er mitgebracht. Doch mit dem Lesen hatte der 84-Jährige damals bereits Schwierigkeiten. Also sprach er frei, improvisierte, das Manuskript auf dem Tisch, aber ohne ein einziges Mal hineinzuschauen, über Kultur nach der Wende, nach dem Einsturz des Turmes von Babel, wie Hans Meyer mit einer kühnen, bei Johannes R. Becher entlehnten Metapher die zusammengebrochene DDR genannt hat. Sein Thema lautete Nachdenken über Kultur im heutigen Deutschland. Und natürlich begann er, der glänzende Redner, mit Reflexionen über diesen Titel, diesen Satz. Es ist ein merkwürdiger Satz. Es ist ja eigentlich eine Gleichung mit lauter Unbekannten. Was heißt hier Nachdenken? Wie macht man das? Gibt es da eine Methodologie des Nachdenkens? Was ist Kultur? Was ist heute? Ist das mehr als ein Datum? Bedeutet das irgendetwas in einem geistigen Sinnzusammenhang? Und Deutschland? Oder mit Thomas Manns Rede von 1945 zu sprechen, Deutschland und die Deutschen, was ja auch zweierlei ist. Hans Meyers Vortrag im vollbesetzten Saal war ein brillantes Extempore über deutsche Kulturgeschichte. Man saß gebannt, gefesselt. Es war immer faszinierend, Hans Meyer zuzuhören, seiner gespannten, phonetisch explosiven Stimme zu lauschen, einbezogen in den Duktus seines Denkens, in die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Der Vortrag sollte eine Stunde dauern, entsprechend der Sendezeit. Er dauerte dann volle 2 Stunden und er mündete in Überlegungen zum Begriff Utopie. Natürlich gibt es nach wie vor das Problem der Utopie. Sie hat den Inhalt und in gewissem Sinne ihre Struktur geändert. Utopie kann für uns nicht mehr sein, irgendeine Brüderlichkeit, Fraternité, im Sinne der Französischen Revolution. Eine Utopie kann für uns nicht mehr sein, der Wunsch oder die Möglichkeitshoffnung nach einem harmonischen, spannungsfreien Miteinanderleben heutiger Menschen. Das Thema heutiger Utopie, das ist das Überleben. Ich danke Ihnen. Am Ende riesiger Beifall, endlose Signierschlangen. Wir brachten Hans Meyer danach ins Hotel, versuchten ihm mit unzureichenden Worten unsere Bewunderung auszudrücken. Er lachte. In seiner Jugend sagte er, sei er in Köln, seiner Geburtsstadt, häufiger zum Einkaufen in Kolonialwarenhandlungen gegangen. Und zuweilen sei die gewünschte Ware nicht mehr vorrätig gewesen. Dann habe es geheißen, und er sagte es im kölnischen Tonfall, »Dat kriege ich mir auch nicht wieder rein.« Als Wissenschaftler und Kritiker, Publizist und Schriftsteller war Hans Meyer eine einzigartige Erscheinung im deutschen Geistesleben. Und bis zuletzt war er darin in eindrucksvoller Weise präsent. Zum 90. Geburtstag legte er, wie bereits zuvor fast alljährlich, ein neues Buch vor, Reisen nach Jerusalem. Zwar versicherte er bei dieser Gelegenheit noch nachdrücklicher als früher, dass es sich definitiv um sein letztes Buch handle. Aber wir hatten diese Versicherung schon allzu oft gehört und vermochten so wenig wie früher daran zu glauben, auch nicht am Ende des 9. Lebensjahrzehnts. Unerschöpflich schien die Schaffenskraft dieses Autors gerade im hohen Alter, ungebrochen seine Mitteilungslust, unbegrenzt sein Reichtum an Themen, frisch und kraftvoll noch immer seine Sprache. Und tatsächlich war Reisen nach Jerusalem nicht sein letztes Buch. 1998 folgte der Essayband Zeitgenossen, 1999 das Erinnerungsbuch Gelebte Musik, im selben Jahr auf fast 500 Seiten die Sammlung sämtlicher Studien zum Thema Goethe und zuletzt im Jahr 2000 Bürgerliche Endzeit mit Reden und Vorträgen aus den letzten 20 Jahren. und in diesen Tagen sind noch als sein allerletztes Buch Hans Mayers Erinnerungen an Willy Brandt erschienen. Ich fand sie vor, gleichzeitig mit der Nachricht von seinem Tode. Was den Umfang seines Werks, die Zahl seiner Bücher angeht, ist es nicht leicht, die Übersicht zu behalten. Gut 2 Dutzend Titel allein seit 1973. Damals zog Hans Mayer sich als Emeritus der Literaturwissenschaft von Hannover auf seinen Alterssitz nach Tübingen zurück. Er galt als Altmeister seines Fachs, einflussreich wie kein anderer, übrigens in beiden deutschen Staaten, manchmal auch in beiden kritisch attackiert, im Westen als marxistischer Grenzgänger, im Osten als unbotmäßiger Hochschullehrer, der landesflüchtig geworden war. Hans Mayers Studien über Büchner und Goethe, Thomas Mann und Bertolt Brecht hatten schon damals den Rang von Standardwerken, genauso wie die Bücher über Richard Wagner. Als Hans Mayer 65 wurde, konnte man glauben, sein Lebenswerk sei vollbracht. Es kam dann ganz anders. Wie der alte Fontane vor seinem ersten Roman konnte Hans Mayer von sich sagen, ich fange erst an. 1975 publizierte er seinen großen Essay mit dem Titel Außenseiter. Glanzvoller Auftakt einer literarischen Alterslaufbahn. Mit diesem Buch erst wurde hinter dem Wissenschaftler, Gelehrten und bedeutenden Vortragsredner der Umriss des wahren Schriftstellers sichtbar. Mit Mayers Worten: Dass ich schreiben würde und wollte, gehörte schon früh zu meinem Selbstempfinden. Dennoch kam ich nicht auf den Gedanken, nun täglich meine Seiten in irgendeinem Schulheft vollzukritzeln. Die verschwommene Einsicht war früh vorhanden, dass sich mein Schreiben nicht an irgendwelchen Fiktionen von Wirklichkeit entzünden werde, sondern an bereits vorhandenen Fiktionen, an Kunstfiguren nämlich und ihren Verfassern. Kunst und Literatur besitzen eine eigene Realität. Über sie schreiben bliebe aber noch immer Gelehrtenpraxis, käme nicht etwas Entscheidendes hinzu vom Element der eigenen Erfahrung, der Angst, der Absonderung, der frühen Traumata. Früh muss Hans Mayer die Einsicht gedämmert haben, dass sich das Paradies von Kunst und Poesie als trügerisch erweisen könnte und dass sich unter dem Firnis des Ästhetischen meist ein realer Schmerz verbirgt. Davon handeln die Außenseiter. Ein Buch, dem man wenig Vergleichbares an die Seite stellen kann. Nicht nur ein Meisterstück der Essayistik, es überwältigt auch als bloße Konzeption. Hier wird Literaturgeschichte als Gesellschaftsgeschichte geschrieben, aber aus der Perspektive des außenseiterischen Individuums, dessen Subjektivität ungeschmälert behauptet wird. Und auf einer dritten Ebene kann man das Buch auch als eine Art spiritueller Autobiografie lesen. Dieses Bewusstsein des Außenseitertums ist gekommen. Es hängt auch mit einem tiefen Zug, wenn ich das einmal vom Psychologischen her sehen mag, zusammen, dass ich Menschen dauernd sehr schwer um mich ertrage. Dass ich in jeder Begegnung, und wenn die noch so lieb und herzlich und auch zärtlich sein kann, immer das Bedürfnis, wieder allein sein zu können, habe. Wie tief das angelegt ist, ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, dass alle psychologischen und soziologischen oder psychoanalytischen Momente nicht eine wirkliche Lösung geben. Ein sonderbares Gefühl der Fremdheit, auch ein sonderbares Gefühl der Berufung ist doch vorhanden gewesen. Ich habe auch immer gewusst und sage es ja manchmal, da ist noch mehr und da kommt noch was anderes. Und auch in Niederlagen oder in schwierigen Situationen kam dann immer wieder die Gegenströmung, das wollen wir doch mal sehen. Ich glaube im Sinne, mit Goethes Sprechen der Entelechie bin ich ja eigentlich eher ein Spätentwickler gewesen. Das Buch Außenseiter ist das Zentrum von Hans Mayers gesamtem Werk, der Fokus, der Brennspiegel, auch das Wespennest. Alle Themen und Erfahrungen seines Lebens sind darin enthalten, projiziert auf die Spiegelwand der Literatur. Die Literatur vertritt hier aber nicht das Objektive und Allgemeine, sondern, wie in der Einleitung ausgeführt wird, die radikale Subjektivität. Literatur gehorcht der Kategorie des Besonderen. Das gilt für die schöpferische Subjektivität wie für die Besonderheit von Form und Gehalt. Sie behandelt stets Ausnahmefälle. Das Thema Außenseiter hat durch seine Übermacht Hans Mayer dazu geführt, die Literatur schlechthin den Gegenstand eines langen, wachen Lebens unter diesem Aspekt zu untersuchen. Das Buch führt 3 gedrängte Figurengruppen vor. Teil 1, überschrieben Judith und Dalila, handelt von Frauen, die aus ihrer gesellschaftlichen Ungleichheit in die Außenseiterschaft ausbrechen. Teil 2 von den Männern Sodoms, den Homosexuellen. Teil 3, überschrieben Shylock, von jüdischen Außenseitern. Der erste Teil beginnt mit einer ausführlichen Analyse des Skandalons, den Jeanne d'Arc, das Mädchen aus Lothringen, immer wieder bedeutete. Er handelt davon, wie die Frau mit der Waffe, die biblische Judith, zur bürgerlichen Heroine wird, während Dalila, die den Samson verführte und schwächte, der Prototyp des Weibsteufels, des Vamps, der femme fatale wird. Beide vollends Außenseiter in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts mit ihrer speziellen Triebunterdrückung und Lustverketzerung. Diesen Zusammenhang verflicht Meyer eng mit den Lebens- und Literaturschicksalen der Schriftstellerinnen George Sand und George Eliot. Ein gedrängtes Panorama verfehlter Emanzipation entsteht. Es endet in dem Gruselkabinett der amerikanischen Popwelt und Hollywoods mit ihren künstlichen oder der Selbstzerstörung preisgegebenen Sexgöttinnen. Der zweite Teil des Buches, Sodom, setzt ein mit dem Königsdrama Eduard II. Von Christopher Marlowe, der homosexuelle Außenseiter auf dem Thron. Dieser zweite Teil handelt unter anderem von Winckelmann, Platen, Hans Christian Andersen, Peter Tschaikowski und dem bayerischen König Ludwig II. Natürlich auch vom Verhältnis Verlaine-Rimbaud und vom Prozess gegen Oscar Wilde. Grundthese hier: im 19. Jahrhundert ist die Existenz des homosexuellen Außenseiters in der bürgerlichen Gesellschaft nur als ästhetische Existenz denkbar. Deshalb die Anpassung Andersens und Tschaikowskis, der Untergang Oscar Wildes. Und im 20. Jahrhundert? Das Kapitel kulminiert in der Analyse der Spiegelwelt, in deren Irrealität der Versuch des Jean Genet steht, Homosexualität zur Norm zu erheben. Alle Sympathie Hans Meyers für die Außenseiter trübt nicht den scharfen Blick, mit dem er ihr Scheitern feststellt. Der dritte Teil setzt wiederum bei dem elisabethanischen Dramatiker Marlowe ein. Er brachte nicht nur den homosexuellen König auf die Bühne, sondern auch den monströsen Juden von Malta. Dessen ungleich realistischer gesehener Nachfahr ist dann Shakespeares Jude von Venedig, Shylock. Hans Meyer schreibt von da an die Geschichte des jüdischen Außenseiters parallel als Geschichte jüdischer Figuren und als Geschichte des Antisemitismus. Er zeigt die Widersprüche der jüdischen Emanzipation im Deutschland des 18. und frühen 19. Jahrhunderts an Nathan dem Weisen und Schillers Räuber Spiegelberg. Er stellt jüdische Existenz im beginnenden Hochkapitalismus dar an Rothschild, Heinrich Heine, Benjamin Disraeli und Ferdinand Lassalle. Hier erweitert sich das literaturwissenschaftliche und philosophische Instrumentarium Hans Meyers um sicher gesetzte politische und ökonomische Daten und Überlegungen. Dann die Rückkehr in den engeren literarischen Bereich. Zu dem jüdischen Schriftsteller und Homosexuellen Marcel Proust und zu Leopold Blum, dem jüdischen Protagonisten im Ulysses von James Joyce. Abgeschlossen wird der dritte Teil mit einem Abschnitt über den Genossen Shylock, Leo Trotzki. Ein hinreißender Gesamtentwurf, der unterschiedliche Methoden und Zugangsweisen verflicht und vereint. Die literarische Erzählung mit der Sozialgeschichte, die geschichtsphilosophische Konstruktion mit der subtilen Interpretation von Kunstwerken. Es gibt keinen Extrakapitel über die Psychologie des Außenseiters. Der abstrakte Zugang zum Thema, die ahistorische Verallgemeinerung, die für ein solches Kapitel nötig wäre, liegt Hans Meyer ganz fern. Alles wird aus Einzelfällen entwickelt, in denen dann Grundmuster erkennbar werden. In den Außenseitern versucht die Gesellschaft, ihre eigene Unvollkommenheit zu stigmatisieren, versucht ihre eigene Gesundheit zu behaupten, indem sie das angeblich Kranke von sich abscheidet. Der Außenseiter aber, auch eher ein Teil der Gesellschaft, die ihn nicht will, wird selbst gezeichnet und deformiert von dem Hass, den er erweckt. Wie Ungleichheiten, Unmenschlichkeiten, Ressentiments, wie die Deformationen der Gesellschaft in der Psyche des Außenseiters zur Kindlichkeit kommen, schmerzhaft gesteigert im Brennglas der Individualität, das zu zeigen, macht den Rang des außerordentlichen Buches aus. Der Umgang mit den Außenseitern wird für Hans Meyer zum Ernstfall jeder Gesellschaft, vor allem einer Gesellschaft, die sich zivil und aufgeklärt nennt. Das Eingangskapitel heißt in prononcierter Zuspitzung das Monstrum als Ernstfall der Humanität. Es beginnt ernüchternd mit dem Satz: Dies Buch geht von der Behauptung aus, dass die bürgerliche Aufklärung gescheitert ist. Es ist eine Behauptung im Lichte historischer Erfahrung. Das Buch über Außenseiter wird damit zugleich erkennbar als die Positionsbeschreibung eines jüdischen Intellektuellen im deutschen 20. Jahrhundert. Ich war in der Emigration in Frankreich, auch in der Schweiz, musste 1933 flüchten, als ich 1938 in Paris als Emigrant war, längst ohne einen Pass und ohne die Aussicht, dass man mir wieder einen neuen ausstellen würde im deutschen Generalkonsulat. Da kam ein Freund und sagte mir, übrigens, da ist die neue Liste der Ausbürgerungen im Reichsanzeiger erschienen und da bist du auch mit ausgebürgert worden. Das heißt, man hat mein Deutschtum widerrufen. Das ist der eigentliche Vorgang gewesen. Man hat mir mein Deutschtum, damit meine ich nicht nur den Pass, sondern und den Zivilstatus, widerrufen. Einige Daten zur Biografie Hans Meyers. Geboren 1907 in Köln als Kind einer Kaufmannsfamilie in einem Milieu, das geprägt, aber auch umstellt war von musischen Neigungen, von Büchern und Bildung. Ein Milieu, das Schutz gewährte oder zu gewähren schien. Früh war der Wunsch da, Pianist oder Dirigent zu werden. Orthodoxe jüdische Traditionen wurden eher abgelehnt, politisch herrschte eine Neigung zur Sozialdemokratie vor. Das Engagement bei den sozialistischen Studenten Ende der 20er Jahre entsprang eher dem Überdruss an der bürgerlichen Scheinwelt, deren verwöhnter Sohn Hans Meyer war. Er blieb ihr in einer Art Doppelexistenz länger verhaftet, als sein intellektueller Stand ihm eigentlich erlaubt hätte. Die Krisen und Katastrophen des deutschen Alltags und der heraufziehende Faschismus waren bereits unübersehbar geworden. Dennoch Hans Meyers Resümee: Ich habe damals viel versäumt. Ich hätte mich früher entdecken können. So steht es in dem Erinnerungsbuch Ein Deutscher auf Widerruf. Mit viel kargerer Empathie, als er sie den Figuren seines Außenseiterbuches entgegengebracht hat, spricht Hans Meyer von der eigenen Person, zumindest in dieser Phase seines Lebens. Selbst dem zäh behaupteten Bewusstsein seiner besonderen und vielseitigen Begabung begegnet er mit sarkastischem Misstrauen, denn es hing an ihm das schmerzlich erinnerte Beiwort super klug. Früh fallen in dieses Leben die Schatten der Einsamkeit, die auch die oft sehr berühmten Freunde und Förderer nicht vertreiben. 1933 wird Hans Meyer, 26 Jahre alt, promovierter Jurist, aus dem deutschen Beamtendienst entlassen und ins Exil getrieben. Wer die Grenze überschreitet, steht draußen. Ein Satz aus den Außenseitern. Seit daher datiert Hans Meyers Existenz als Deutscher auf Widerruf und sein Ambivalenzverhältnis zu Deutschland und den Deutschen. Ja, das ist eben zweierlei, Deutschland und die Deutschen. Meine Beziehung zu den Deutschen hat immer wieder Wandlungen durchgemacht. Natürlich war dann plötzlich ein Gefühl der Heimat. Ein Gefühl der Heimat, das immer stärker, vor allem durch Landschaften, bewirkt wurde. Nun bin ich Rheinländer, bin ich Kölner und ich kann von Mainz bis Köln nie ohne Bewegung am Rheinufer entlangfahren. Das ist meine Landschaft, das ist auch meine Heimat und nach einer gewissen Entfremdung ist Köln für mich doch nicht mehr Fremde geworden. Es hat dann ja auch in einer sehr schönen Weise eine Art Heimholung gegeben durch die Stadt Köln. Man hat mir im historischen alten Rathaus feierlich durch den Oberbürgermeister den ersten großen Literaturpreis der Stadt Köln verliehen, der dann später an so bedeutende Künstler und Schriftsteller wie Peter Weiß und Uwe Jonsson verliehen wurde. Da ist ein Heimatsgefühl, eine Beziehung zu Deutschen, ja. Deutschland, ja, Schiller hat gesagt, aber wo liegt es? Das ist heute schwieriger geworden denn je. Und insofern kann man nicht ohne weiteres wieder Deutscher werden. Ich jedenfalls kann es sicher nicht. Und trotzdem gibt es so etwas wie ein deutsches Selbstempfinden, das aber gegenwärtig utopische Züge annimmt, was überhaupt nichts mit Wolkenkuckucksheim zu tun hat. Hans Meyer, der Emigrant, geht 1933 zunächst nach Paris, dann nach Genf. Der Exilheimat in der französischen Schweiz verdankt er die intime Vertrautheit mit französischer Sprache und Kultur, die er sich lebenslang bewahrte. mit seinen vielgerühmten Übersetzungen von Romanen Louis Aragons und von Sartres Autobiografie Die Wörter, wurde sie später auch literarisch produktiv. Damals im Genfer Exil halfen Max Horkheimer, Karl Jakob Burckhardt, Max Riechner und der juristische Lehrer Hans Kelsen mit Anregungen und Aufträgen bei der beruflichen Selbstfindung und beim materiellen Überleben. Karl Jakob Burckhardt hat in seinen Erinnerungen beschrieben, mit welch universeller Begabung der junge Emigrant aus dem Rheinland sich zu erkennen gab. Er nennt ihn den blendend begabten Jüngling, der in jedem Fach als Jurist, Nationalökonom, Soziologe oder Historiker hervorragend hätte bestehen können. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mancherlei Begabungen mitbekommen habe, aber nicht eine einzige wirklich durchschlagende, einseitige Mußbegabung, die darin bestehen würde, dass man das Gefühl hat, das bist du und nichts anderes. Da sind vielerlei Dinge, da ist auch ein ordnungs- und juristisches Denken, ich glaube, ich bin kein schlechter Jurist gewesen, da sind sehr große musikalische Begabungen, trotzdem ist es wahrscheinlich richtig geworden, dass ich nicht Pianist wurde, die Hände hätten es schon nicht zugelassen. Ob ich nicht doch ein guter Dirigent hätte werden können, das weiß ich nicht. Ich halte die Möglichkeit, dass ich eine doch namhafte Karriere als Orchesterleiter hätte nehmen können, für möglich. Ich halte auch möglich, ich sage das, ohne das irgendwie beweisen zu können, vom Inneren her, dass ich auch unter Umständen ein Dramatiker hätte werden können. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Eins war von Anfang an sicher, dass ich eine schriftstellerische Begabung in mir spürte und eine große Faszination für den Umgang mit Literatur. Die Faszination für die Literatur gab den Ausschlag. Im Schweizer Exil schrieb Hans Meyer ein Buch über Georg Büchner, seinen Erstling, noch heute eine grundlegende Studie. Und bei dieser Grundentscheidung ist es im Wesentlichen geblieben. Die Literaturwissenschaft sicherte Hans Meyer wohl am ehesten den Zusammenhang seiner historischen, politischen und ästhetischen Interessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nun fast 40-jährig, die Rückkehr nach Deutschland, in die Heimat, von Hans Meyer beschrieben als Heimkehr in die Fremde. Schon bald, nach kurzer Tätigkeit als Chefredakteur bei Radio Frankfurt, die Übersiedlung nach Leipzig im Jahre 1948. Der Kalte Krieg hatte längst begonnen. Und dann folgen die 15 Jahre als Professor für die Geschichte der Nationalliteraturen an der Leipziger Universität. 15 Jahre im legendären Hörsaal 40. 15 Jahre, die in der Geschichte der DDR-Literatur und der deutschen Nachkriegsliteratur insgesamt eine tiefe Spur hinterlassen haben. 15 Jahre, von denen Hans Meyer in seinen Erinnerungen schreibt, dass sie ihn nicht gereut haben. Der Schluss des ersten Bandes lautete: Als ich in Sorge bin im Augenblick der Übernahme des Leipziger Professorats, wie wird das ausgehen? Und ich schloss ja mit dem Wort, 15 Jahre sind daraus geworden, es hat mich nicht gereut. Je ne regrette rien. Und der zweite Band setzt ja ein, Sie haben es gelesen. Nein, Sie haben mich nicht gereut, diese 15 Jahre in Leipzig. Und das wird mir im Laufe der Jahre immer deutlicher von den Leuten her bestätigt, mit denen ich damals gearbeitet hatte. Meinen Freunden, meinen Schülern, zu denen ja auch eben Schriftsteller und Künstler sehr namhafter Art gehört. Uwe Johnson war mein Student, Christa Wolf hat bei mir Examen gemacht, Adolf Dresen, Götz Friedrich, Freund und Schüler, als damals der Generalintendant in Berlin, Irmtraut Morgener, Jochen Ziem, Udo Steintke. Ich könnte viele von den Jüngeren nennen. Und immer wieder, wenn man irgendwo Lesungen macht in der Bundesrepublik, dann die ehemaligen Schüler, da ist sicher keine Niederlage gewesen. In den Hörsaal 40 nach Leipzig lädt Hans Meyer auch Autoren aus dem westlichen Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Enzensberger, Ingeborg Bachmann, Günter Grass. Er vertritt auf praktische Weise die Einheit der deutschen Literatur, wie auch die Anekdote belegt, die Uwe Johnson überliefert hat. An einer Äußerung Johannes R. Bechers, des Kulturministers der DDR, über Gottfried Benn, sonst genannt Prototyp volksfeindlicher Dekadenz, weist Professor Meyer sehr ausführlich den Schmerz nach, den der Kulturminister der DDR über den Tod seines Feindes in West-Berlin empfunden hat. So etwas kann auf die Dauer nicht gut gehen. 1963 geht Hans Meyer in den Westen, wird Professor an der Technischen Universität in Hannover. Aus dieser Zeit stammt das knappe Porträt, das Jean Améry von Hans Meyer gezeichnet hat, von seiner im westdeutschen Kulturbetrieb ubiquitären und durchaus dominanten Persönlichkeit. Als ich Hans Meyer zum ersten Mal sah und hörte, es war gelegentlich eines Vortrags, den er in Brüssel hielt, erlitt ich den Eindruck, es säße da am Podium ein ebenso blendend gescheiter und witziger wie auch scharfer und kalter Mann. Mit ihm anzubinden, könne nicht gut sein, dachte ich, und vermied es, mich ihm vorstellen zu lassen. Bald danach begegnete ich Hans Meyer in Luxemburg bei einem Treffen deutscher ehemaliger Exilautoren. Und wieder einmal wurde mir klar, wie tief man Erstimpressionen misstrauen soll. Hans Meyer, damals 60-jährig, ein knapp mittelgroß gewachsener Pykniker, mit dem kahlen, durch eine Hornbrille quergeschnittenen Eierkopf, dem charakteristischen Egghead des Intellektuellen, war als persönlicher Gesprächspartner so gescheit und gewitzt wie als Vortragender. Von Schärfe jedoch oder Kälte war keine Spur mehr zu finden. Alles Kritische, Urteilende, Verwerfende sogar, löste sich auf in Ironie und Toleranz, in eine menschliche Gutartigkeit auf höchster Reflexionsstufe. Jean Améry, der von Geburt ebenfalls Hans Meyer hieß, gab seinem jüdischen Namensgenossen einen überraschenden Ehrentitel, nannte ihn einen authentischen Präzeptor Germaniae im Raume der Geisteswissenschaft. Freilich unterschied sich Hans Meyer von den meisten seiner Kollegen durch literarische Energie und enzyklopädische Kenntnisse weit über die Grenzen seines Faches hinaus. Verblüfft stellte Améry fest, was er von deutscher, französischer und angelsächsischer Literatur weiß, ist durchaus singulär. Über Norm Mähler kann er ebenso Gescheites sagen wie über Tschaikowski. Mit Platon hat er den gleichen freundschaftlichen Umgang wie mit den schreibenden Damen von Women's Lib. Karl Kraus, Otto Weininger haben für ihn ebenso wenig Geheimnisse wie Christopher Marlowe oder Montaigne. Dazu kommen seine musikalische Sensibilität und seine musiktheoretische Bildung. Last not least ist dieser Germanistikprofessor ein vortrefflicher Kenner moderner und namentlich marxistischer Sozialphilosophie. Kurz, wollte man 10 gebildete Leute in Deutschland aufzählen, müsste man diesen mehr als Professor gleich für 3 rechnen. So Jean Améry. Und mag er in dieser Skizze vielleicht auch zu stark Hans Meyers Kenntnisse, sein Bildungswissen betonen, auf Kosten des Scharfsinns, der Hellsicht und dieser wirklichen Universalität des Geistes, so darf man auch der stupenden Gelehrsamkeit, der unglaublichen Produktivität und der immensen Arbeitsleistung die Bewunderung nicht versagen. Wo beginnen? Da ist die Tätigkeit als Kritiker über Jahrzehnte hinweg ausgeübt. Da ist die ausgedehnte Rundfunkpublizistik. Im Archiv des Norddeutschen Rundfunks liegen hunderte von Bändern mit Sendungen von Hans Meyer. Da ist die niemals mit linker Hand betriebene Arbeit als Hochschullehrer. Und da sind die Bücher, Anthologien und Editionen von wissenschaftlichen Aufsätzen ganz zu schweigen. 3 Dutzend Bücher, die dem Opus Magnum der Außenseiter vorangehen. 2 Dutzend, die darauf folgen. Einige Titel der frühen Zeit. Karl Marx und das Elend des Geistes. Goethe in unserer Zeit. Thomas Mann, Werk und Entwicklung. Studien zur deutschen Literaturgeschichte. Deutsche Literatur und Weltliteratur. Von Lessing bis Thomas Mann. Bertolt Brecht und die Tradition. Heinrich von Kleist, der geschichtliche Augenblick. Dürrenmatt und Frisch, Anmerkungen zu Brecht. Zur deutschen Literatur der Zeit. Gerhard Hauptmann, der Repräsentant und der Märtyrer. Brecht in der Geschichte. Anmerkungen zu Sartre. Goethe, ein Versuch über den Erfolg. Mit dieser Auswahl sind wir erst im Jahre 1973 angekommen und haben Hans Meyers Schriften zur Musik, über Richard Wagner vor allem, aber auch über Brahms, Beethoven, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Felix Mendelssohn und andere noch unerwähnt gelassen. Die schlichte Aufzählung zeigt ein Doppeltes. Den literarischen und im weitesten Sinn kulturhistorischen Polyhistor, der sich fachlich nicht begrenzt, dessen Interesse sich nicht, wie es deutscher Gelehrtentradition entspricht, nur auf die ältere Literatur richtet, sondern ebenso auf die jüngere und jüngste. Als wahrer Komparatist hat Hans Meyer aber auch stets die fremdsprachige Literatur einbezogen. Sein Buch Weltliteratur von 1989 enthält, ähnlich der Studie über Außenseiter, erleuchtete Analysen englischer und französischer, russischer und skandinavischer Literatur, von Henry Fielding bis zu Eugene Ionesco, von Hans Christian Andersen bis zu Boris Pasternak. Für einen Gelehrten seiner Generation durchaus ungewöhnlich. Und gewiss ist er kein Germanist, wie er im Buche steht. Glanz und Elend der Literaturwissenschaft und der Germanistik. Es hängt damit zusammen, dass ich bei vielen Kollegen oder manchen Kollegen, wir wollen es ja vorsichtig ausdrücken, es gibt ja ausgezeichnete Kollegen, nicht ein wirkliches leidenschaftliches Interesse an der Literatur finde. Für mich war niemals die Alternative gegeben, entweder lebendige Literatur zu machen und mitzumachen, an ihr beteiligt zu sein, mit und außerhalb der Gruppe 47, und auf der anderen Seite Seminare zu halten über lebendige Literatur. Ich habe immer, und das hat Martin Walser ja sehr gut einmal in einer Charakteristik der Kritiker der Gruppe 47 festgestellt, er hat gesagt, Hans Meyer untersucht sehr gerne im Gegensatz zu seinen Kollegen die Werke der Vergangenheit, ob Lessing oder Lichtenberg oder Büchner oder Thomas Mann, wie Neuerscheinungen. Und auf der anderen Seite, wenn er konfrontiert ist mit neuer Literatur, sieht er gleichzeitig auch die historischen Wurzeln und die Retrospektive, woher das kommt. Insofern bin ich in der Tat schon ein sonderbarer Germanist und auch, wenn Sie so wollen, ein sonderbarer Schriftsteller. Aber im gewissen Sinne ist es ja doch wohl fruchtbar geworden. Aber auch methodisch hat Hans Meyer die Grenzen seines Fachs, wenn nicht zu überschreiten, so doch zu erweitern versucht. Germanistik war für ihn nicht der allerhöchste Altarraum der Geistesgeschichte, wie noch für die meisten Kollegen seiner Generation, sondern ein lebendiger Teil der Realgeschichte. Dann auch, in aller Behutsamkeit gesagt, das Versuchsfeld einer materialistischen Dialektik. Doch hat Hans Meyer in den Werken der Kunst niemals nur oder vor allem historische oder soziologische Belege gesehen. Sie waren für ihn Schöpfungen eigenen Rechts, gebunden an menschliche Subjektivität und individuelle Autorschaft, oft erzeugt in den schwer aufklärbaren Dunkelzonen der Imagination. Hans Meyer, den akademischen Lehrer, hat es auch nie in den Hörsälen und Seminaren gehalten. Stets hat er auch hier, in produktivem Widerspruch zur gelehrten Tradition, die größere Öffentlichkeit gesucht, als wahrer Agent, das Wort in seiner positivsten Bedeutung genommen, Agent der Literatur. Literatur war für Hans Meyer keine Sache nur für Kenner, sondern eine öffentliche Angelegenheit, ein Instrument der Aufklärung, durchaus in Lessings Sinn. Wobei der emphatische Begriff von Aufklärung bei Hans Meyer nicht ohne Brechungen denkbar war. Seine These, dass die bürgerliche Aufklärung gescheitert ist, wurde bereits zitiert. Sie steht nicht nur am Anfang der Studie Außenseiter, sie war die stillschweigende Prämisse des gesamten Werks. Womit Aufklärung natürlich nicht widerrufen wurde, gemäß der heute grassierenden Versuchung der Intellektuellen. Sie wurde vielmehr im Licht historischer Erfahrung noch einmal ernst genommen als das große Projekt des 18. Jahrhunderts, die Statuierung der Menschenrechte, entsprechend Montaignes Reflexion über Monstren. Die Frage, die man sich damals stellte, sind das überhaupt noch Menschen, hat Montaigne als erster gestellt. Er hat sie als gleichberechtigt angesehen. Und einer der intensivsten Leser von Montaigne, nämlich William Shakespeare, hat sie nicht als solche gesehen. Darum ist bei Shakespeare eben der Humanist Prospero ein so fragwürdiger Humanist. Und darum ist der Caliban eben nicht im Sinne von Montaigne als gleichberechtigter Mensch gesehen worden. Ich glaube, dass das Aufklärertum von Voltaire, von Diderot und von Montaigne natürlich immer mehr für mich entscheidend bestimmend wirkt in der Beurteilung menschlicher Möglichkeiten und menschlicher Gefahren. Bei Voltaire eben neben dem Candide die berühmte Frage, die uns bis heute ja beschäftigen muss. Wie ist das, wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt auf einen Knopf zu drücken und durch den Knopfdruck wird ein ferner Mandarin im fernen China plötzlich tot umfallen? Würde ich das tun? Das ist eine wichtige Frage. Man hat sie sofort in der bürgerlichen Psychologie und Pädagogik pervertiert im bürgerlich-kapitalistischen Sinne. Man hat die Frage Voltaires nämlich später als Gedankenübung den Schülern beigebracht und hat gesagt, würde ich auf den Knopf drücken, wenn ich dadurch Millionär würde. Womit die Frage als humanistische Frage sofort in eine Profitfrage verwandelt wird. Voltaire hat die Grundfrage des Respekts vor dem menschlichen Leben, vor aller Art von Leben gestellt. Noch eine Erinnerung. Als Hans Meyer 85 wurde, am 19. März 1992, feierten ihn Stadt und Universität Tübingen mit einem Abendessen im Kreis seiner Freunde auf Schloss Bebenhausen. Reden wurden gehalten. Die letzte hielt Hans Meyer sehr persönlich. Er zitierte Robert Schumann, ein Motto aus den Kinderszenen, fast zu ernst. Es war ein bewegender Augenblick. Er sprach von der Einsamkeit der Jugend, die er gekannt hatte, und der Einsamkeit des Alters. Man müsse, sagte er, das eigene Lebensgesetz finden und ihm folgen. Und er zitierte Goethes Zeile, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Bei Hans Meyer erkannte man diese Entwicklung geprägter Form, gerade im Alter. Wie beim alten Goethe, beim alten Fontane, beim alten Thomas Mann. Alles fügte sich da wie von selbst zusammen mit Notwendigkeit und manchmal sogar glücklich. Hans Meyer kannte dieses Glück der Selbstvollendung. Im Endergebnis hat mein Lebensplan, soweit er innerlich angelegt ist, und man weiß im Grunde doch, wozu man da ist, welche Möglichkeiten man hat. Und es ist sehr schlimm, wenn man in sich um der Karriere willen oder äußerer Umstände willen die Möglichkeiten, die man in sich spürt, verkümmern lässt, um andere Dinge zu machen, viel Geld zu verdienen, viel Ehren, viel Orden und so weiter. Das habe ich nicht getan. Ich habe doch der Stimme des Innern immer nachgegeben. Und zwei Dinge waren immer sicher im Laufe der Jahre erkannt, relativ spät, aber doch noch früh genug. Ich bin ein guter Lehrer, ich bin vermutlich ein recht guter öffentlicher Redner und ich halte mich auch für einen guten Schriftsteller. Vieles ist Hans Meyer geglückt in seinen späten Lebensjahrzehnten. Im letzten hat er neben den Sammelbänden mit Essays und Reden, dem Erinnerungsbuch Gelebte Musik und den Sammlungen seiner Arbeiten über Goethe und Brecht, neben all diesen Büchern hat er vor allem seine deutsche Trilogie vollenden können, Der Turm von Babel, Wendezeiten und Der Widerruf. Drei Variationen über das Thema Deutschland. Drei Spiegelungen einer deutschen Misere, die Karl Marx einst beschrieben hat und die später in die Katastrophe von 1933 führte. Hans Meyer hat diese Katastrophe am eigenen Leib erfahren als Vertreibung und tödliche Bedrohung. Nun, unter dem Eindruck von 1989, näherte er sich dem deutschen Thema noch einmal. Zunächst als Geschichtsschreiber einer untergegangenen deutschen demokratischen Republik. Ich hatte 1989 die Meinung, dass ich damit eigentlich alles als Schriftsteller und Publizist gegeben hatte, was zu geben war. Da kam nichts Neues mehr. Dann kamen die neuen Ereignisse des November 89 und die Ereignisse von 1990 brachten mich dazu, doch darüber nachzudenken, was nun geschehen war. Denn ich war ja 15 Jahre lang schließlich auch Professor an der Universität Leipzig gewesen, in diesem Staat, der nun ein ehemaliger gewesen war. Und darüber dachte ich nach und dann war da die Formel, über die ich mich ärgerte, weil sie verlogen war, indem man erklärte, dieses ehemalige, diese verflossene Staatsordnung ist von Anfang an gescheitert gewesen. Ende schlecht, alles schlecht. So einfach war das nicht mit den sogenannten schlechten Anfängen. So entstand das Buch Der Turm von Babel nach einem Gedicht von Johannes der Becher, das ein prophetisches Gedicht war. Man muss es nachlesen. Und so kam es dann, dass eine große Auseinandersetzung über dieses Buch entstand. Man behauptete, das sei ganz falsch und ich hätte da eine Beschönigung, gleichsam eine Rechtfertigung der Verflossenen gegeben, was durchaus nicht der Fall war, aber ich wollte auch nicht die Schwarz-Weiß-Malerei haben. Ich wollte nicht Sieger und Besiegte innerhalb von Deutschland haben. Das wollte ich auch widerrufen. Der Turm von Babel über den Untergang der DDR, erschienen 1991, ist, nimmt man alles in allem, ein Meisterwerk vernünftig abwägender Geschichtsbetrachtung im lauten Chor der Sieger und Rechthaber. Auch dieses Buch handelt von einer deutschen Misere, die unbegriffen bleiben muss ohne ihre Vorgeschichte. 1993 erschien der Band Wendezeiten über Deutsche und Deutschland, Studien zur deutschen Geschichte und Literatur aus der Perspektive des Jahres 1989, einer Wendezeit. Es war ein Protest gegen das Gerede mit einer Wende, die an Sprachregelung war, es sei nun eine Wende erfolgt. Wie wenig im eigentlichen Sozialen eine Wende erfolgt war, das haben wir ja inzwischen erlebt. Und das zeigte ich nun, indem ich über Deutsche und Deutschland sprach. Und diese Reihenfolge ist charakteristisch. Wichtig und real sind die Deutschen, meine ich. Thomas Mann, mit dem ich mich in diesem Wendezeitenbuch ausführlich beschäftige, hatte 1945 eine Rede im amerikanischen Exil geschrieben über Deutschland und die Deutschen. Für mich sind die Deutschen in ihrer schwierigen, widerspruchsvollen Art heute natürlich real. Und ich lebe mit ihnen und unter ihnen. Der Begriff Deutschland, ob Bundesrepublik oder nicht Bundesrepublik, wird mir immer schattenhafter, unklarer. Und ich glaube, dass mit dem Begriff Deutschland, wenn man es historisch und aktuell sieht, doch sehr viel Unheil angerichtet wird. Man wird sehr vorsichtig sein. Man wird von Deutschland nur im Sinne, meine ich, dieses konkreten Staatswesens sprechen können. Ein größerer mythischer Begriff Deutschland in dem Sinne existiert nicht und ist auch nicht wünschenswert. Schlussband der deutschen Trilogie ist Der Widerruf von 1994 im Untertitel Über Deutsche und Juden. Hans Meyer analysiert die missglückte Symbiose von Deutschen und Juden, die in den Tagen eines Moses Mendelssohn verheißungsvoll begann und an dem Tag scheiterte, dem 30. Januar 1933, als Hitler zum Kanzler des Deutschen Reiches berufen wurde. Von dem Tag des 30. Januar 1933, als scheinbar nur eine neue nach vielen alten ephemeren Reichsregierungen durch den Greisen Hindenburg ernannt wurde, die dann die Folgen gehabt hat, die bekannt sind. Und ich spreche von diesem Tag des Widerrufs, der ja nicht nur die deutsch-jüdische Symbiose, der nicht nur die gesamte Aufklärung und Humanitätstradition der Deutschen und Deutschlands bewusst ignoriert und negiert, bekämpft hat, sondern ich meine, das 30. Januar ist der absolute Schicksalstag dieses ganzen 20. Jahrhunderts. Es gibt kein Unglück, auch heute noch, ob wir das Problem der zerfallenden Sowjetunion nehmen, den Staat Israel, die Nahostfrage, das Problem der jüdischen Emigration, die Zerteilung und Wiedervereinigung Deutschlands, vieles andere wäre zu nennen. Kausal ist alles auf diese Ereignisse des 30. Januar 1933 zurückzuführen. Von dort aus habe ich nun versucht, die Frage zu stellen, ist nun durch diese Ereignisse mit der Austreibung der Juden, also mit dem Holocaust, mit der Gründung des Staates Israel, die eine Folge des Holocaust geworden ist, ist damit die Aufklärung eines Lessing, Immanuel Kant, Moses Mendelssohn, nun auch widerrufen, rückgängig gemacht worden. Diese deutsch-jüdische Gemeinsamkeit, die zu den größten Leistungen unserer deutschen Kultur und Weltkultur gehört, die ist unwiderruflich zu Ende. Die drei Bände der deutschen Trilogie sind Bücher voll unbequemer Wahrheiten und frei von aller falschen Versöhnlichkeit. Aber gerade durch die Strenge, mit der hier Bilanz gezogen wird, sind sie zugleich ein Vermächtnis. Hans Meyer hat sich einen Deutschen auf Widerruf genannt. Es steht uns nicht an, ihm zu widersprechen. Es wäre wohl auch vergeblich. Hans Meyer war 31 Jahre alt und seit 5 Jahren im Exil, als ihm durch Mitteilung im Reichsanzeiger die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Die Ausstoßung aus der Nation ist nicht revozierbar, nicht widerrufbar. Obwohl er nach Deutschland zurückgekehrt ist, nach Frankfurt zunächst, nach Leipzig, nach Hannover, in seiner Heimatstadt Köln, nach Tübingen schließlich, wo er als deutscher Schriftsteller unter Deutschen lebte, er blieb ein Deutscher auf Widerruf, ein Außenseiter. Vielleicht aber darf man den Begriff Außenseiter in Erinnerung an Hans Meyer ergänzen durch einen anderen Begriff, der dem ersten zu widersprechen scheint, den Begriff des Repräsentanten. Denn das war Hans Meyer auch, ein Repräsentant jüdischer Geistigkeit, der die deutsche Kultur so unendlich viel verdankt, die aber, wie Hans Meyer sagte, unwiderruflich verloren ist, ausgenommen die Zeugnisse, die sie hinterlassen hat. Hans Meyer hat ihnen einige bedeutende hinzugefügt. Überblickt man sein Lebenswerk, muss man ihn neben die anderen großen deutsch-jüdischen Autoren des 20. Jahrhunderts stellen, Horkheimer und Adorno, Bloch und Benjamin. Wahrscheinlich war Hans Meyer der Letzte in dieser Kette. Und, um ihn selber zu zitieren, diesmal auf Hochdeutsch, das kriegen wir auch nicht wieder rein. Aber soviel den Verfasser des Buches Außenseiter mit den genannten Älteren, die er alle nahe gekannt hat, verbindet, so kennzeichnend sind auch die Unterschiede. Da ist bei Hans Meyer weniger negative Dialektik als bei Adorno, weniger jüdische Mystik als bei Benjamin, weniger von einem abstrakten Prinzip Hoffnung als bei Ernst Bloch. Stattdessen eine Vernunft, die sich in aller dialektischen Schärfe stets dem Wirklichen und Lebendigen zu vermitteln sucht, es geradezu zum Prüfstein nimmt für alles theoretische Denken, gemäß den Goethe-Worten, die am Ende der Außenseiter zitiert werden. Man tut nicht wohl, sich allzu lange im Abstrakten aufzuhalten. Leben wird am besten durchs Lebendige belehrt. Es lässt sich ablesen auch an Form und Stil von Hans Meyers Büchern, dieser seltenen Synthese von Gelehrsamkeit und Plausibilität, geistiger Spannweite und sprachlicher Knappheit, von Scharfsinn und Anmut. Man nehme nur das Buch »Reisen nach Jerusalem«, das Werk des 90-Jährigen. Es handelt von konkreten Reisen, die der Verfasser in den knapp drei Jahrzehnten zwischen 1968 und 1995 unternommen hat. Es ist aber beileibe kein Reisebuch. Stets ist Hans Meyer bestrebt gewesen, dem konkret Erlebten und Gesehenen ideelle Transparenz zu geben. Er schreibt vom verlorenen Jerusalem der Juden, denen die Römer den Tempel zerstörten, vom befreiten Jerusalem der christlichen Kreuzfahrer, vom himmlischen Jerusalem der Pietisten, vom geteilten Jerusalem der Gegenwart. Es geht um geschichtliche Zusammenhänge und im Geschichtlichen um die Gegenwart des Mythos. Führt die Reise nach Jerusalem zurück ins Kinderzimmer, wo ein Spiel dieses Namens gespielt wird, hat es in seinem Buch beschrieben. Da stehen viele Stühle bereit, die auf Befehl eines Spielmeisters zu besetzen sind. Doch ein Stuhl fehlt. Ein Mitspieler findet keinen Platz, er muss ausscheiden. Und so bis zum Schluss, bis nur noch ein einziger Stuhl vorhanden ist. Ihn hält der Sieger besetzt. Alle Mitspieler sind ausgeschieden. Und der Sieger bleibt allein. Ein Spiel mit Ausgrenzungen, schreibt Hans Meyer. Das erste Kapitel seines Buches heißt »Die Ausgrenzung«. Ausgrenzung erscheint auch hier wieder als Wurzel allen Außenseitertums. Dann aber heißt es weiter in überraschender Wendung, ein Spiel mit dem Überleben. Es ist ein trauriges Überleben in der Einsamkeit. Dieses heitere Kinderspiel ist recht eigentlich auch ein Parabelspiel für alte Leute. Vielleicht steht Hans Meyers wichtigste Botschaft am Ende seines Erinnerungsbuches »Ein Deutscher auf Widerruf«, wo er zunächst von der gealterten Hoffnung spricht, von der gealterten, nicht der verlorenen Hoffnung, und dann heißt es plötzlich und unvermittelt, Auftritt Franz Kafka. Was hat es zu bedeuten? Die Auseinandersetzung mit den Aphorismen Kafkas über Leid, Hoffnung und den richtigen, den wahren Weg des Menschen, wo Kafka zunächst im ersten Aphorismus feststellt, ja, das Seil des Menschen und des menschlichen Schicksals ist ja nicht sehr hoch gespannt, sondern knapp über dem Boden. Was heißen sollte, es ist eine Reduzierung ins Prosaische, teilweise Komische. Unser Leben ist ja nicht ein Leben auf dem hohen Seil, sondern wir stolpern da hart über dem Erdboden. Auch unser Logos, unsere Geistigkeit ist oft nicht frei von Komik. Wenn man Intellektueller ist und Schriftsteller, dann weiß man das ja nur zu gut. Auf der anderen Seite sagt Kafka dann sehr rätselhafterweise, es gibt im Grunde zwei Erbsünden des Menschen, nämlich die Ungeduld und die Lässigkeit. Dann fährt er fort und korrigiert sich wieder, wie immer, nach seinem System. Eigentlich ist es nur eine einzige Erbsünde, die Ungeduld des Menschen. Und Kafka sagt, durch Ungeduld sind die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden. Und durch Ungeduld kehren sie nicht wieder ins Paradies zurück. Worauf ich sofort sage, wer sie? Die Menschen, ja, konnten sie denn ins Paradies zurückkehren? Der Engel mit dem flammenden Schwert hatte sie doch vertrieben, wie das Alte Testament berichtet. Kafka geht also offenbar davon aus, sie konnten zurückkehren und durch Ungeduld ist eigentlich das Heil des Menschen, die Utopie, wie das Paradies verstanden werden muss, verspielt worden. Und das ist eine Art Quintessenz als Bedrohung in meinem eigenen Leben. Wenn ich etwas als meine tiefste, schwersten Charakterfehler betrachte, und ich sage es ja immer, so ist es die Ungeduld. Der Zorn, der Jähzorn, der mich auf schreckliche Folgen hat kosten lassen, und die Lässigkeit, die auch immer wieder kehrt, nämlich das Verkümmern lassen menschlicher Beziehungen. Und Sie könnten sagen, ja, der Widerruf ist ja eine Form der Lässigkeit. Ganz sicher ist ja das beides, das zu schnell Handeln und das Nichthandeln oder zu langsam Handeln, das zu schnell gelebt wird oder zu langsam gelebt wird, das ist eine wirkliche Sünde. Und da gilt es, eingedenk zu sein, indem man sich erinnert. Radio 3 Kulturforum, Repräsentant und Außenseiter. Sie hörten eine Sendung zur Erinnerung an den Schriftsteller und Literaturgelehrten Hans Meyer, der am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Das Manuskript schrieb Hanjo Kesting. Die Sprecher waren Ulla Evrar, Rudolf Jürgen Bartsch und der Autor.